Kung Fu ist keine Volksbelustigung. Nichts, um damit herumzuprahlen. Sagt Ip Man, der Meister. Kung Fu in Wong Kar Wais Martial Arts Oper ist denn auch Philosophie, eine Art Meditation in Bewegung. Tony Leung als Ip Man gibt eine betörende Vorstellung in kunstvollen Kung-Fu-Choreografien. Wong Kar Wai erzählt in The Grandmaster im Lichte der Geschichte Chinas von Beginn der 1930er Jahre an die Lebensgeschichte dieses Kampfsportmeisters Ip Man, der später Lehrer von Bruce Lee wurde. Dabei taucht Wong Kar Wai seine Geschichte in eine melancholische Atmosphäre, in der es immer wieder um Erinnerung und Vergeblichkeit geht. Etwas, das sich auch in der Beziehung von Ip Man zu der von Zhang Jiyi gespielten Kung-Fu-Künstlerin Gong A zeigt. Wir werden sehen, wer beim nächsten Mal gewinnt. Sehr gern. Ich warte auf Sie. Auf ein Wiedersehen. Man muss sich auf die meditative Intensität dieses Kung-Fu-Epos, sein ästhetisches Spiel aus Licht und Schatten, Langsamkeit und plötzlich ausbrechender Dynamik der Kämpfe einlassen können. Sonst wirkt The Grandmaster langweilig. Gelingt aber dieses Eintauchen, dann ist der Film reich und kein bisschen lang. Obwohl sich uns aufgrund der Fremdheit der chinesischen Kultur sicher viele der Bilder in ihrer genauen Bedeutung nicht erschließen werden. Trotzdem beginnt man sich nach dem angekündigten 4 Stunden langen Director's Cut zu sehen, der auf DVD erscheinen soll. Kung Fu, 2 Worte, waagerecht und senkrecht. Ein Fehler und du liegst. Nur der gewinnt, der stehen bleibt. The Grandmaster von Wong Kar Wai, herausragend. Seit seinem Kinodebüt I Killed My Mother, 2009 herausgekommen, da war er gerade mal 20 Jahre alt, gilt Xavier Dolan als Wunderkind des Kinos. Mit Laurence Anyways legt der kanadische Filmemacher seinen 3. Spielfilm vor. Die Geschichte einer Liebe, die sich nicht verwirklichen kann im Montreal der 1990er Jahre. Laurence und Fred. Laurence will sich in eine Frau verwandeln. Fred ist geschockt. Ich brauche Abstand von dir. Können die beiden sich jetzt noch lieben? Das bedeutet, alles, was wir erlebt haben, war nicht echt, Laurence. Alles hat eine ganz andere Bedeutung. Hast du dich verkleidet? Nein, ich habe dich nicht belogen. Ich habe nur nichts gesagt. Xavier Dolan erzählt in seiner Geschichte, die über 10 Jahre dauert, von dem Kampf von Laurence und Fred um ihre Beziehung in einem eigenartigen wie faszinierenden Mix aus Farben und Musik. Filmische Elemente, die manchmal, wie die beiden Figuren, sich ganz nahe sind, dann wieder abstoßen oder anziehen. Von diesem Filmemacher, der jetzt gerade mal 24 ist, kann man noch eine Menge erwarten. Laurence Anyways von Xavier Dolan, empfehlenswert. Ich hab Angst. Glaubst du denn, sie kommen? Sie kommen. Wer? Die Zombies, wie ein tödlicher Schwarm. Lauf, Leute, lauf! Drohen sie, die Gated Community unseres Lebensmodells zu überschwemmen. Der archetypische Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation, nichts anderes verhandelt Mark Forster im Gewand seines 3D-Zombie-Action-Spektakels, findet im Film World War Z nach einer weltweiten Pandemie statt, in der sich die Menschen innerhalb von 10 Sekunden in Untote verwandeln. Das Ganze wird opulent präsentiert in einem 200 oder gar noch mehr Millionen Dollar Budget, mit Weltstar Brad Pitt in der Hauptrolle als Zombie-Jäger wider Willen, weil der Mann ist ja solch ein Familienmensch. Ich verlasse meine Familie nicht. Sie wollen Ihrer Familie helfen. Finden wir einen Weg, das hier abzuwenden. Sie haben die Wahl, Mr. Lane. World War Z entwirft die Endzeitstimmung einer globalen Katastrophe und bedient dabei dumpf die Angst vorm Fremden, wie das Gefühl einer tief sitzenden Verunsicherung. Denn leben wir nicht in Zeiten einer nicht mehr kontrollierbaren Völkerwanderung? Die monumentale Mauer um Jerusalem jedenfalls, die die Zombies im Film überwinden. Der Lärm. Lockt er sie an? Ja, Lärm lockt sie an. Sie steht als Grundmetapher des Films, die historische wie aktuelle Bezüge setzt. Hadrians Wall, chinesische Mauer oder der Zaun an der mexikanischen Grenze, der den USA als Schutz vor unerwünschten Einwanderern dient. Nein, es gibt kein Entrinnen im Film, wie in unserer Realität, sagt uns World War Z. Vorm Zaun, vor der Mauer. Das jedenfalls jubelt uns dieser Film sozusagen unter. Leute, ich will ehrlich zu euch sein. Ich weiß von keiner Stadt zu Hause, um die es besonders gut steht. Da, direkt vor unserer Tür, da stehen sie. Bereit, sich auf uns zu stürzen wie ein Schwarm Bestien. Die Fremden, die anderen, die Zombies. Reaktionärer geht's wohl kaum als in diesem Machwerk. World War Z von Mark Forster. Ärgerlich.